in der Scheiße hier. Scheiße in der Scheiße hier. We'll be right back. von Rapsen. Finger weg von Rapsen. Finger weg von Ich muss auf der Matrix, das. Ich I'm

Ich gehöre nicht mehr zur Gesellschaft. Ich gehöre nicht mehr zur Gesellschaft. Puster. Drogen. Weißt du, diese Woche der Opfer ist an euch gefallen. Wenn ja, dann lass doch einen Daumen hoch da. Weißt du, diese Woche der Opfer ist an euch gefallen. Wenn ja, dann lass doch einen Daumen hoch da. Und wenn nicht, dann nicht.